Es lag unmittelbar südlich des nördlichen Wendekreises, im Zentrum des sogenannten Aztekenreiches, einer Allianz von 3 Stadtstaaten, die sich durch das Tal von Mexiko bis in die subtropischen und tropischen Niederungen sowie das dahinterliegende Hochland erstreckte. Das Gebiet wurde häufig überschwemmt und verfügte über ein kompliziertes System von Entwässerungsgräben. Auf Chinampas, besonderen erhöht angelegten Feldern, wurden verschiedene Nutzpflanzen angebaut, darunter Mais, Chili und Bohnen. Das Ganze bildete in Verbindung mit Transportkanälen, Fischerei und Jagd die Grundlage für eine riesige, 14 Quadratkilometer große, von Menschen angelegte, schwimmende Stadtlandschaft. Als die Spanier 1519 in die Hauptstadt kamen, waren sie beeindruckt und abgestoßen zugleich. Hier gab es Königshöfe, eine wohlhabende Elite schmückte sich mit Gold, Silber, Edelsteinen und exotischen Federn, die über Fernhandelswege eintrafen. Ausführliche Inschriften und Texte gab es ebenso wie riesige Märkte und gewaltige Tempel, die für Menschenopfer erbaut wurden. Die Spanier, insgesamt nur 630 Personen unter Führung von Hernán Cortés, besiegten dieses Riesenreich durch politischen und biologischen Opportunismus. Nach ersten Begegnungen und Scharmützeln mit den Tlaxcala, den traditionellen Feinden der Dreierallianz, schlossen diese ein Bündnis mit den Spaniern. Erleichtert wurde der Schachzug, weil La Malinche, eine versklavte indigene Frau von der mexikanischen Golfküste, die ein Maya-Staat den Spaniern geschenkt hatte, für Cortés als Dolmetscherin, Beraterin und Vermittlerin tätig war. Mit der Unterstützung ihrer einheimischen Verbündeten rückten die Spanier auf Tenochtitlan vor, und dort gelang es ihnen, den König Montezuma vor den Augen seiner Untertanen zu entführen. Nachdem die Spanier im Rahmen von Vergeltungsmaßnahmen aus der Stadt vertrieben worden waren, kehrten sie mit Verstärkung zurück, und ein weiterer Verbündeter, dieses Mal aus der nahegelegenen Stadt Texcoco, belagerte die Hauptstadt. Dennoch setzten die Mexiker ihnen hartnäckigen Widerstand entgegen. Wäre Tenochtitlan nicht vor der entscheidenden Schlacht um die Stadt von einer Pockenepidemie heimgesucht worden, dass es so war, ist in den Archiven der Kolonialmacht verzeichnet. Die Spanier hätten vermutlich niemals Erfolg gehabt. Weitere Pandemien, außer dem Zwangsarbeit der versklavten indigenen Völker in den Bergwerken und brutale öffentliche Hinrichtungen, dezimierten und befriedeten die Bevölkerung im Tal von Mexiko, sodass die Kontrolle sich von nun an besser aufrechterhalten ließ, als es ansonsten möglich gewesen wäre. Ein ähnliches Ende erwartete auch das Inka-Reich in den tropischen Bergwäldern und Graslandschaften der Hochanden. Was die Fläche anging, war es 1492 das größte Reich auf Erden. Es erstreckte sich von den immergrünen Regenwäldern in die Niederungen des Amazonasbeckens bis in die Wüsten von Peru. Durch archäologische Landvermessung konnte man landwirtschaftlich genutzte Terrassen von gewaltigen 6000 Quadratkilometern, eine größere Fläche als eine 500.000 Fußballfelder ausmachen und mit der präkolumbianischen Bevölkerung der Anden in Zusammenhang bringen. Vielleicht standen sie sogar Pate für den Namen des Gebirges. Los Andenes bedeutet Stufen oder Terrassen. Allerdings gibt es auch andere Vermutungen über dessen Herkunft. Viele dieser Flächen gehörten wahrscheinlich zum Landwirtschaftssystem der Inka, dessen Grundlage Kartoffeln, Quinoa und Mais sowie domestizierte Lamas, Alpakas und Meerschweinchen waren.